Kannst du den Safe auf? Kannst du den filmen? Gerade eben hat die Powerbank drei Lichter gezeigt. Mittlerweile noch eine Versionsgeschichte. Oh, Armin! Ja. Du hast dich voll erschreckt. Ich hab hier besseren Empfang. Du hast dich voll erschreckt. Ich habe nicht besseren Empfang. Achso. Du hast dich voll erschreckt. Die Straßen sind dunkler und ich bin wie der Boss 29. Jahrhundert. Ich dich und deine Freunde voll Blei. Zieh die Schutzweste an, bis die 90er sind vorbei. Die Sommer sind kälter, die Straßen sind dunkler. Und ich bin wie der Boss, 29. Jahrhundert. Ja, ich und deine Freunde. mich eigentlich.